In der DEFA-JK wurde die Arbeit für die Modernisierung der örtlichen Industrie aktiv forciert. In den Lebensmittelfabriken im Kreis Hechang, Bezirk Südpyongan, wurden in rund 40 Tagen nach dem Bau vom integrierten Produktionssystem in den bedeutenden Produktionsprozessen unter anderem für Sojasauce, Getränke und Süßigkeiten der Produktionsprozess für Limonaden und die weiteren geschaffen. Die Papierfabriken, die mit den neuen multifunktionellen Papiermaschinen ausgestattet sind, können verschiedene Hefte und das Toilettenpapier in großen Mengen herstellen. Das Lebensmittelkombinat Songdo-won im Bezirk Gangwon erreichte auf der Grundlage der Modernisierung der mehr als 10 Produktionsprozesse, einschließlich des Prozesses für nährstoffreichen Reis, die Ziele für die Modernisierung der Lebensmittelproduktionsprozesse, unter anderem für Bonbons und Sojamilch. Auch andere Bezirke, Städte und Kreise wie die Bezirke Nordpyongan, Südfanghe und Yanggang treiben die Modernisierung der Fabriken, die zur Verbesserung des Volkslebens direkt beitragen, als die erstrangige Aufgabe voran.